glaubst du alles, was man dir von uns erzählt? Hältst du es für wahr? Jedes Wort von dem Arsch, der sich wichtig nimmt, nimmst du es für wahr? Weißt du, wo ich herkomm? Kennst du mich? Suchst du den Weg zur Wahrheit? Dann erinnere dich. Denn was bleibt, ist die Erinnerung. Und ich erinnere mich gern an den Spaß, den Stress und manche Liebelei. Ist auch heute alles so fern. Weil ich weiß, wir lachen immer noch, wurden wir auch oft geschunden. Denn nur wenn man echte Freunde hat, heilt die Zeit auf alle Wunden. Ich war nie ganz oben, meistens ganz unten oder mittendrin. Vielleicht erkennst du Parallelen und fragst dich nach dem Sinn. Diese Band ist meine Zuflucht, mein Gestern und mein Morgen. Seit vielen Jahren echte Freunde, der Killer meiner Sorgen. Ja, was bleibt, ist die Erinnerung. Und ich erinnere mich gern an den Spaß, den Stress und manche Liebelei. Ist auch heute alles so fern. Weil ich weiß, wir lachen immer noch, wurden wir auch oft geschunden. Denn nur wenn man echte Freunde hat, halt die Zeit auf alle Wunden. Ich weiß noch genau, wie es damals war, wie die Schermaschine summte, als die Angst vorm Heimkommen größer war, als vor der Streetgang, die schon murrte. Und wenn wir mal ganz down sind, dann denken wir zurück. Wir denken zurück an die alte Zeit, lachend Erinnerungen Stück für Stück. Denn was bleibt, ist die Erinnerung. Und ich erinnere mich gern an den Spaß, den Stress und manche Liebelei. Ist auch heute alles so fern. Weil ich weiß, wir lachen immer noch, wurden wir auch oft geschunden. Denn nur wenn man echte Freunde hat, halt die Zeit. Ja, was bleibt, ist die Erinnerung. Und ich erinnere mich gern an den Spaß, den Stress und manche Liebelei. Ist auch heute alles so fern. Weil ich weiß, wir lachen immer noch, wurden wir auch oft geschunden. Denn nur wenn man echte Freunde hat, halt die Zeit auf alle Wunden.